Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe ein Tabu gebrochen. Wer von euch hat in seinem Leben schon mal ein Tabu gebrochen? Hat etwas getan, was man so nicht tut? Oder hat etwas getan, was ihr so von euch aus nie hättet tun wollen? Und ihr ganz erstaunt wart, dass ihr es getan habt und vielleicht ein schlechtes Gewissen habt, vielleicht euch dessen sogar schämt. Ich habe ein Tabu gebrochen, Thema heute hier bei uns. In der Nacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt darüber, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. 21 Jahre alt, erster Anrufer Marcel. Guten Morgen. Jo, guten Morgen. Hallo Marcel. Du hast ein Tabu gebrochen. Ja, und wie? Erzähl. Also ich habe mich mit einer alten Freundin wieder getroffen. Mhm. Das ist schon eine Ewigkeit her. Damals bin ich mit ihr zusammen auf der Schule gewesen. Mhm. Und sie ist dann halt umgezogen nach Lauterbach, nach Hessen. Mhm. Er hat aber noch einen Freund hier in der Nähe von Bielefeld und kam dann halt nach Bielefeld, um sich mit diesem Freund zu treffen. Hat dann mit ihm ein wenig Stress gehabt und hat sich dann mit ihr wieder getroffen. Mhm. Und wir sind beide etwas schwarz, etwas dunkel angehaucht, so. Und halt so auf dem von der Hautfarbe oder was? Ja, nee, vom Vampir-Trip. Halt so. Ja, das soll nur einer ahnen. Wir kleiden uns extrem, wir fallen halt extrem auf, sage ich mal so in der. Also ihr seid sehr schwarz angezogen. Aber ja, in der Regel haben diese Leute ja doch sehr weiße Haut, ne? Altertümliche Kleidung vor allen Dingen. Altertümliche Kleidung. Ja. Huschenhemden oder ähnliches. Ah ja, genau. Ja. Ja, und wir sind dann halt zusammen, also wir haben uns dann abends getroffen und ich habe ihr also von einem Ort erzählt, also von einem Friedhof, auf den ich sehr gern gehe. Mhm. Und sie bat mich halt, ihr diesen Friedhof mal zu zeigen. Mhm. Und dann sind wir halt zusammen dorthin gegangen. Es war jetzt schon dunkel. Mhm. Und, das ist ein Privatfriedhof. Was heißt das, Privatfriedhof? Das ist ein Friedhof, der gehört zu einem großen Gut. Ach so. Ja, und wir sind dann halt zusammen dorthin gegangen. Mhm. Dieser Friedhof ist normalerweise verschlossen, aber ich weiß halt, wie man drauf gelangt. Um wie viel Uhr war das? Wie viel Uhr war das? 12:30. In der Nacht. Ja, richtig. Und dann sind wir halt dort auf diesen Friedhof gegangen. Und es war ein recht schöner Abend. Wir haben uns dann ein wenig unterhalten und es kam halt eins zum anderen. Wir kamen uns immer näher und haben dann dort nachher auf diesem Friedhof halt Sex gehabt. Sex auf dem Friedhof? Ja. In tiefer Nacht? Ja, mitten in der Nacht. Zur Geisterstunde wahrscheinlich sogar noch. Ja, es war so 12:30 in den Dreh gewesen. Wie bizarr. Zwei vampirmäßig aussehende Menschen treiben es nachts auf einem Friedhof. Ja. Ist es ein alter Friedhof? Ist es so ein historischer Ort eigentlich? Doch, also es ist ein historischer Ort. Also von es sind Gräber teilweise von 1896 bis aufwärts bis zur heutigen Zeit noch teilweise. Du kommst ja so ein bisschen aus dieser Ecke, ne? Ja, richtig. Das heißt, aber sowas hast du bisher noch nie gemacht? Nee, sowas habe ich vorher noch nicht gemacht. Worin lag jetzt der Tabubruch? Dass du mit einer Frau, die eigentlich einen Freund hat, was gemacht hast? Oder dass du das auf dem Friedhof gemacht hast oder gar beides? Zum einen das und zum anderen halt, es ist halt irgendwo beides, ne? Denn also zum einen halt auf dem Friedhof ist halt irgendwo doch ein, in Anführungsstrichen, heiliger Ort, Also zumindest ein Ruheort irgendwo. Und zum anderen halt die Sache, dass sie noch einen aktuellen Freund hat. Ne? Wo genau habt ihr das denn auf dem Friedhof gemacht? Gar auf einem alten Grabstein oder auf einem alten Grab? Nein, das ist so, aufgebaut. Es ist ein recht großer Platz und in der Mitte ist ein kleines Gebäude, so wie eine, ich sag mal, Anführungsstrichen Kapelle. Das ist ein kleiner Rundgang, ist das. Und der ist halt offen. Wir waren halt dort drin. Und es kam dann halt so, ich wusste nicht, dass dieser Friedhof überwacht wird. Der wird wohl sporadisch überwacht und wir sind dann dort erwischt worden. Ach, das auch noch? Das auch noch? Ihr seid auch nachts auf dem Privatfriedhof erwischt worden? hammerharterweise. Ja, ja, ihr wart gerade mitten dabei und... Ja, richtig. Ihr wart also noch nicht fertig? Nee. Nein. Nicht wirklich. Auf einer Bank oder auf dem Boden? Nee, auf dem Boden. Auf dem Boden. Hattet ihr eure schwarzen Gewänder ausgezogen? Ja, ja, klar. Also gänzlich ausgezogen? Die Mäntel hatten wir dort hingelegt, ja, wir waren... Welche Temperatur herrschte denn? In welcher Jahreszeit genau war das? Das war vor 3 Monaten. Das war vor 3 Monaten. Also war es noch doch schon recht kühl. Ja. So, jetzt kam aber da jemand, jetzt kam da irgendein Friedhofswächter und was hat der da gemacht? Ja, richtig. Der kam halt und der hatte uns dann bemerkt, hatte dann uns auch angeleuchtet und... Wart ihr in diesem Augenblick splitterfasernackt oder nur so die entscheidenden Stellen entblößt? Nee, wir waren splitterfasernackt. Ja, so jetzt kommt der Friedhofswächter und leuchtet euch an. Das ist ja schon ein Schockmoment, ne? Ja, sicher, natürlich. Aber das war so, und dann? Und dann? Was ist dann passiert? Ja, das war erstmal der Horror. Und dann fing der halt gleich an zu schreien von wegen, was das wohl wäre und was das wohl geben sollte. Und er würde wohl jetzt die Polizei rufen und griff dann also auch gleich zum Handy. Mhm. Und wir versuchten halt auch davon abzubringen, so von wegen, ja, es täte uns ja leid. Und kam die Polizei letztendlich? Aber letztendlich kam die Polizei dann halt doch. Und habt ihr eine Anzeige bekommen? Und wir bekamen dann halt eine Anzeige, richtig. Und zwar wegen... Störung der Totenruhe. Ja, genau. Und, was ist daraus geworden? Das läuft wahrscheinlich noch, ne? Ja, das läuft noch. Wir sind also geladen worden. Wir durften bereits eine Aussage zu der ganzen Sache machen, aber es wird wohl noch eine Gerichtsverhandlung hinterherkommen. Also es wurde zumindest gesagt, dass das Ganze noch gerichtliche Folgen hat. Wenn der Richter dich fragt, oder euch, oder dich jetzt fragt, in dem Falle, wie du jetzt im Nachhinein dazu stehst, was wirst du dem antworten? Ja, was werde ich dem antworten? Also zum ersten Mal werde ich ihm sagen, dass es uns einfach überkommen hat und im Endeffekt, dass ich, also weiß nicht, es war für mich in dem Moment nichts, worüber ich großartig nachgedacht habe. Tut's dir leid im Nachhinein? Bereust du das? Im Nachhinein schon, klar, natürlich. Ja. Denn es ist natürlich nicht so unbedingt das Tollste, ne, so ein Friedhof. Was? Auf dem Friedhof halt sowas zu machen. Ja, was ist denn jetzt aus der... hat die Freundin das ihrem Geliebten gestanden, dass sie mit dir fremdgegangen ist auf dem Friedhof? Ja. Und was ist daraus geworden? Hat er das ihr verziehen oder? Er hat ihr wohl verziehen, aber mir nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ein doppelter Tabubruch. Sex auf dem Friedhof, was man ja nun wirklich auch nicht tun sollte, in tiefer Nacht und gänzlich überhaupt nicht. Ja. Störung der Totenruhe und so weiter. Ja. Und du bist da in eine Beziehung reingefuscht, ja, ne? Richtig. So. Ich danke für den Anruf. Kein Problem, Domian. Also erstmal, ich muss sagen, an euer Team erstmal einen herzlichen Glückwunsch. Das ist einfach super, so super tolle Betreuung. Sehr, sehr nett. Und das höre ich gerne, wenn du das sagst. Das, bei deiner Sendung muss ich auch sagen, mach so weiter. Es ist, Dankeschön. Gibt eigentlich nichts Besseres. Sehr nett von dir. Alles Gute, Marcel. Alles klar. Tschüss. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Ciao. Dankeschön. Das Thema heißt, ich habe ein Tabu gebrochen. Und man kann ja allerlei Tabus brechen. Es gibt ja so die allgemeinen Tabus, also ein Tabubruch ist, jemanden umzubringen oder gegen grundsätzliche Gesetze zu verstoßen. Aber jeder für sich hat ja so auch seine eigenen Moralkategorien. Und für den einen ist das Fremdgehen ein schlimmer Tabubruch. Für den anderen ist vielleicht ein Ausflug in eine ganz andere Sexualität, ein Tabubruch, was er sich so vorher gar nicht vorstellen konnte. Also das ist ein sehr weit gefächertes Thema. Ich möchte darüber gerne mit euch heute Nacht sprechen. Das Thema heißt, ich habe ein Tabu gebrochen. Wer von euch hat ein Tabu gebrochen und wie geht es euch damit im Nachhinein? Bereut ihr das oder sagt ihr, das war gut, dass ich das durchbrochen habe? Dadurch habe ich jetzt irgendwie ein ganz anderes Leben und ich lebe auch besser und habe ganz neue Dinge erfahren, von denen ich vorher so gar nichts geahnt habe. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nadine ist da, 19 Jahre alt. Ja, morgen Domian. Ja, morgen Nadine. Und Christoph ist auch noch in der Ecke irgendwo, ne? Ja. Das ist dein Freund, oder? Ja. Ja, aber jetzt reden wir beide erstmal. Oder habt ihr so ein Doppeltelefon, dass wir gleichzeitig reden können? Nee, haben wir nicht. Habt ihr nicht. Also wir beide erstmal. Aha. Ja, was hast du angestellt, Nadine? Ja, ich habe zusammen mit meinem Freund 6 Raubüberfälle gemacht. Ihr habt 6 Raubüberfälle gemacht? Ja, genau. Ihr beiden jungen Leute? Aha. Also mein Freund hat eigentlich alle 6 gemacht und ich war bei 3 dabei. Was habt ihr genau gemacht? 5 Kioske und eine Lottoannahmestelle überfallen. Nur ihr beide oder waren da noch andere Leute bei? Nee, nur wir beide. Nur ihr beide. Wie habt ihr das genau gemacht? Ja, also wir sind reingegangen mit einer Softwarepistole und mein Freund hat dann das Geld gefordert. Was ist, mit was für einer Pistole? Mit einer Softer-Pistole? Ja. Das ist so eine Abschreckungspistole, oder wie? So Gottschalk. Ach so, was? Ach so, also eine Pistole, wo man nichts Schlimmes anrichten kann, oder? Ja. Ja, beschreibt es doch mal. Ja, wart ihr maskiert? Nee, maskiert nicht. Wir hatten nur eine Mütze auf und deswegen... Wie weit war die Mütze denn auf? War die runtergezogen und nur ein Loch drin, vorne zum Gucken? Oder nur... Nee, es war eine ganz normale Mütze, so bis knapp über die Augen und dann noch eine Jacke mit Kragen. Das heißt, eure Gesichter waren zu sehen? Ja. So, dann seid ihr beide rein. Wer hat die Pistole gehalten? Dein Freund wahrscheinlich, oder? Ja. Und was habt ihr denn gesagt zu dem Kioskbesitzer? Nehmen wir mal das Beispiel vom Kiosk. Also mein Freund hat dem Kioskbesitzer gesagt, also zwei Schachteln West zum Beispiel, und wenn er sich dann umgedreht hat, in dem Moment hat er die Pistole aus dem Hosenbund gezogen und hat dann gesagt, ja, mach die Kasse auf oder irgendwie sowas. Das war dann so ein Kiosk, es gibt ja Kiosk, wo man an der Straße steht, aber es gibt auch Kiosk, wo man reingehen muss, ne? Das sind so kleine Lädchen, ne? Ja, wo man reingehen kann, war das. Ja. Und wie viel habt ihr da so in der Regel erbeutet? Also das Höchste, das war ungefähr 620 Mark bei der Lottoannahmestelle. Und das Niedrigste? Irgendwas mit 100, so 150 oder so. Sechsmal habt ihr das gemacht? Mhm. Wie lange liegt das zurück? Wann sind diese sechs Male passiert? Das hat im September angefangen und so am 7. Oktober oder sowas wurden wir dann verhaftet. Ach, das war in diesem Jahr? Mhm. Und Schlag auf Schlag, ganz schnell hintereinander? Ja. Und beim sechsten Mal seid ihr verhaftet worden? Genau. Während des also nicht direkt beim sechsten Mal, sondern als wir auf der Straße nochmal spazieren gegangen sind, ja, hat uns ein Opfer wiedererkannt und hat dann die Polizei alarmiert. Ja, und das war alles immer so in einer Stadt, in einem Bezirk? Gar? Ja, immer so im Umkreis von höchstens 1 Kilometer. So, jetzt ist natürlich die ganz entscheidende Frage, warum habt ihr das gemacht, Mensch? Ja, weil wir zu der Zeit heroinsüchtig waren. Mhm. Und habt damit euren Stoff dann bezahlt? Ja, also erstmal hat man noch Geld durch die Arbeit und so. Mhm. Und durch das Heroin wurde man dann halt immer jeden Tag müde und kaputt und so. Mhm. Und dann ist man nicht mehr zur Arbeit gegangen. Mhm. Und mein Freund hat die dann verloren, also seine Arbeit. Und dann haben wir erstmal Schulden bei der Bank gemacht, also Dispo. Und wo das dann nicht mehr ging, dann haben wir Sachen zur Pfandleihe gebracht. Also praktisch die ganze Wohnung ausgeräumt. Und das ging dann irgendwann auch nicht mehr und da stand euch das Wasser bis zum Halse und ihr wart scharf auf das Zeug. Genau. Und habt das dann gemacht. Jetzt gib mir mal den Christoph bitte, Nadine. Wir reden gleich nochmal miteinander. Ja, okay. Ja, guten Abend. Hallo Christoph. Nur habe ich die Geschichte schon mal gehört. Bitte? Ich sag, nur habe ich die Geschichte schon mal gehört, was ihr miteinander, was ihr gemacht habt. Ja, genau. Ihr seid jetzt auf freiem Fuß im Moment. Ja, genau. Also wir kamen am 7. Oktober, wurden von der Polizei festgenommen und dann gingen wir eine Nacht im PG. Und ich hatte eben das ganz große Glück, dass meine Eltern einen sehr, sehr guten Anwalt kannten und dem sofort Bescheid gesagt haben. Und der hat uns dann am nächsten Tag rausgeholt, also U-Haftvermeidung, mit also auch starken Auflagen. Das ist dann eben zweimal wirklich zur Polizei, dann einmal so zu der Brücke, also das so Täter-Opfer-Ausgleich. Und da in dieser Zeit gingen wir auch eben zur Drogentherapie, fingen wir dann auch an, auf Anraten von unseren Anwälten eben. Das heißt, ihr seid im Moment voll in einer Therapie, ne? Nein. Also Therapie sind wir, aber vom Gericht her ist das auch alles abgeschlossen. Was? Das hab ich nicht verstanden. Vom Gericht her ist das schon alles abgeschlossen? Ja, genau. Wir hatten jetzt am Freitag die Verhandlung letzte Woche und haben eben doch Bewährungsstrafen bekommen. So schnell ging das alles? Ja, so schnell. Also die Anwälte haben natürlich auch da ein bisschen Druck gemacht und so. Und ja. Also nur eine Bewährungsstrafe bekommen? Ja, also 18 Monate wären das Haftstrafen gewesen, aber 3 Jahre Bewährung ausgesetzt. Ist das eine adäquate Strafe? Bitte? Ist das eine adäquate Strafe, eine richtige Strafe? Ja. Findest du schon? Ja. Wie stehst du denn zu dem, was ihr gemacht habt? 6 Raubüberfälle? Ja. 16, 19 Jahre Nadine und du bist 20 Jahre alt. Ja, also ich finde das schon heftig, aber im Moment hat man wirklich den Entzug eben drin und also... Aber warum bist du damals nicht, habt ihr nicht entschieden, das Wasser steht uns wirklich bis zum Hals, wir gehen jetzt, wir melden uns bei einer Drogenhilfe. Das wäre doch die klügere Lösung gewesen, als 6 Raubüberfälle zu begehen. Ja, sicher, aber zu dem Zeitpunkt hat man wirklich einfach nicht dran gedacht, also waren wir auch so tief drin in der Drogensucht, da... Also nicht einfach überlegt. Ihr habt ja nun die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, in Todesangst unter Umständen. Ja. Und habt ja auch relativ wenig Kohle erbeutet dabei, ne? Abgesehen davon mal. Und seid auch relativ ungeschickt vorgegangen, ne? Dass ihr mit freien Gesichtern da rumgelaufen seid. Und, ja. Da hat man sich einfach keinen Gedanken gemacht. Ja. Das hat man eigentlich auch so kurzfristig überlegt. Dann dachte man sich an dem Tag, also war die Kohle nicht da und dann kam auch der Entzug und... Also das hat der Richter dann irgendwie alles berücksichtigt, dass das so quasi so eine Affekthandlung war, aus der Notsituation des Entzuges heraus entstanden. Ja. Das Ganze. Bist du oder ihr früher schon mal straffällig gewesen? Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Wie sieht es denn jetzt im Moment aus? Seid ihr noch in einer Therapie, in einer Drogentherapie? Ja, momentan das Problem war, wir müssten die Drogentherapie leider abbrechen, weil dort hielten sich also auch vor der Drogenstelle Dealer von uns auf und bei denen hatten wir auch noch Schulden. Und dann könnten wir dort leider nicht mehr hingehen und da regeln wir noch was mit unserem Bewährungshelfer, also dass der uns irgendwo eine andere Drogentherapie anbietet. Wie geht es euch denn jetzt zurzeit in Sachen Drogensucht oder in Sachen Entzug? Ja, also uns geht es ziemlich gut, also kein kalter Entzug mehr oder so da, wir haben auch schon seit wir eben bei der Polizei waren nichts mehr genommen, weil wir werden auch jetzt einmal monatlich kontrolliert auf Urinprobe, wo wir was genommen haben. Ja. Von daher ist das auch nicht mehr möglich. Wie lange habt ihr denn vorher schon diese harten Drogen konsumiert? Das war so ein halbes Jahr vorher, fünf Monate. Genau. Wie seid ihr draufgekommen, drangekommen? Das ist doch ein bisschen andere Geschichte. Also meine Freundin hatte vorher ihren Ex-Freund und also vor anderthalb Jahren, zwei Jahren und der fing dann mit ihr an und hat ihr dann eben erzählt, dass eben kein Heroin, sondern so ein Abfallstoff und sie wusste dann auch gar nicht Bescheid, hat das dann mit ihm genommen, dann hat sie sich also von ihm getrennt und dann kamen wir zusammen und dann kamen wir auf die Idee, so mal zu probieren und hat sich das so langsam so, weiterentwickelt. Also ist so wochenendmäßig und so eben ein Fun gewesen, auch nicht direkt mit Spritzen angefangen. Ja. Ist für dich jetzt klar, dass du sagst, das ist jetzt ein Kapitel in meiner Vergangenheit, ich will absolut davon weg und möchte mir ein anderes Leben aufbauen? Ja. Ja. Was hast du vor zu machen? Ja, erstmal wieder in meinen alten in mein altes Berufsfeld reinzukommen, das war eben auch so Richtung Computer, Programmierung und so, weil mich hat da wirklich eine sehr, sehr große Zukunft erwartet bei dem alten Job und ja, ich ärgere mich auch ziemlich drüber, dass ich den wirklich verloren habe. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber du hast eine Chance bekommen und das Urteil ist milde und nutze diese Chance, die jetzt durch das Urteil halt für dich da liegt. Ne? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und du gibst mir bitte noch mal kurz die Nadine, Christoph. Ja, gerne. Ja? Tschüss. Hallo. Also Nadine, das war nun wirklich ein heftiger Tabubruch. 6 Raubüberfälle, die ihr begangen habt. Sieht es bei dir jetzt auch so aus, dass du sagst, ich mache da einen Schlussstrich drunter und ich möchte auf jeden Fall jetzt ein neues Leben anfangen? Ja klar, auf jeden Fall. Also das will ich auch nicht nochmal erleben mit der Verhaftung und der Polizeigewahrsam und so, das war schon krass. Was möchtest du machen oder was machst du beruflich? Ich hatte erstmal ein soziales Jahr im Krankenhaus gemacht und ja, also wenn es geht irgendwie, dann würde ich auch schon irgendwie Krankenschwester lernen. Ja, ist doch ein gutes Vorhaben und ein respektabler Beruf, wenn ihr den erreicht. Wie lebt ihr beiden zusammen? Wohnt ihr auch zusammen? Ja. Ja. Und das klappt auch alles jetzt, auch trotz der ganzen Erschütterungen, die da hinter euch liegen. Ja, klar. Mit euch beiden. Da wünsche ich euch für euch beide und für die Zukunft und überhaupt alles Gute. Ja, danke. Darf ich noch eine Frage stellen? Bitte, ja. Warum ist der Elch da im Hintergrund immer so beleuchtet? Also was hat der zu sagen? Das ist kein Elch. Oder Hirsch oder so. Ja, du meinst den Weißen da hinten, ne? Genau. Da, ne? Ja. Ach, das ist einfach, ich bin so ein Hirsch-Fan. Ich habe so viel Spaß an Hirschen. Und diesen weißen Hirsch hat mir ein Kollege von mir, der Roland Lohr, mal geschenkt, vor vielen Jahren oder vor einiger Zeit. Und da habe ich gedacht, dekoriere dir dein Studio doch so schön mit dem weißen Hirsch, kommt gut mit der blauen Farbe im Hintergrund. Und ihr habt immer was zu gucken und zu rätseln, warum steht da ein weißer Hirsch? Das ist der Grund. Ah ja. Alles klar? Okay. Gut. Tschüss Nadine. Ja, tschüss. Ich habe ein Tabu gebrochen. Das ist das Thema. Und Jasmina ist jetzt auch bei mir. Guten Morgen. Hallo Jasmina. Hallo? Ja. Ja, hi Domia. Hallo Jasmina. Ganz still aus der Ferne kommt sie. Ja. Jetzt höre ich dich viel besser. Jasmina, du bist 18 Jahre alt. Genau. Was für ein Tabu hast du gebrochen? Mein Tabu? Naja, das hat vor 2 Wochen so angefangen. Also, ich habe da ja also mal so ein Mädchen kennengelernt. Irgendwie so. Und sie hat mich angefangen zu küssen und so. Und ich wollte es eigentlich ja nicht. Ich hatte ja damals noch einen Freund so. Und naja, und überhaupt danach so. Ich wollte mir eingestehen, dass ich nicht auf Frauen stehe. Ja. Und deshalb habe ich mit meinem Freund geschlafen. Ja. Aber natürlich. Also ich meine, nachdem du mit diesem Mädchen rumgeknutscht hast, genau, hast du mit deinem Freund geschlafen. Genau, ich wollte. Nach dem Motto, ich will einen Mann und ich stehe nicht auf Frauen. Genau. Ich beweise es mir selbst jetzt, nach dem Motto. Genau. Nur das hat ja ein Problem, bei uns Jugoslawen muss man ja Jungfrau in der Ehe gehen. Und ja, das bin ich ja nun nicht. Und am 25. ist ja meine Verlobung. Ah ja, das weiß ich ja nicht. Du bist eine jugoslawische Jungfrau. Genau. Also stammend aus Ex-Jugoslawien. Genau. Ja. Und bei uns muss man ja Jungfrau bleiben in der Ehe gehen, also. Und du musst ein bisschen deutlicher reden, das verstehen wir dich eigentlich gut. Also ich muss ja Jungfrau bleiben. Du musst als Jungfrau in der Ehe gehen. In die Ehe gehen. Du bist, genau. du bist Moslem. Genau. Ja. Mhm. Und nun bin ich es ja nicht mehr. Und in 3 Monaten ist ja meine Hochzeit. Ja. Und jetzt habe ich Angst und weiß nicht, was ich machen soll. Aber du hast doch mit dem Mann, also mit deinem Freund geschlafen? Nein, das ist ja aber, ich muss ja nicht den heiraten. Aber wen heiratest du denn? Ich heirate einen anderen. Ach, du heiratest einen anderen, aber du hast einen anderen Freund. Genau. Das darfst du ja auch nicht haben, oder wie? Nee, darf ich auch nicht haben. Also, komplizierte Geschichte. Du hast mit einem Mädchen rumgeknutscht. Genau. Währenddessen hattest du eine Beziehung zu einem Jungen. Genau. Mit dem hast du dann geschlafen, aber vorher hattest du mit dem noch nicht geschlafen. Nee. Du hast, nachdem du mit dem Mädchen geknutscht hast, mit dem Jungen geschlafen. Genau. Richtig geschlafen und bist dadurch entjungfert worden. Genau. So. Aber du bist auch einem anderen Jungen versprochen. Ja. Einem ganz anderen. Genau, das ist ja das Problem. Und den sollst du heiraten? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Wann sollst du den heiraten? Also am 25. ist die Verlobung. Jetzt am 25. Dezember. Schon, am 25. Dezember. Genau. Wo? Und nach 3 Monate später ist ja die Hochzeit. Wo befindet sich denn dein zukünftiger Mann im Moment? Ist der hier in der Gegend oder ist der... Genau, der ist schon hier in der Gegend. Hast du den schon mal gesehen überhaupt? Ja, habe ich. Und wie findest du den? Also ich finde ihn ja schon recht okay und so, nur halt ist das Problem bei uns Jugoslawen, man darf sich nicht kennenlernen, man darf nicht miteinander ausgehen. Aber man soll dann heiraten und ein ganzes Leben miteinander verbringen. Genau. Hm. Das ist ja das Problem. Ja. Und ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll. Ist jetzt das Problem, dass du jetzt quasi... als Nicht-Jungfrau in diese Ehe gehst? Ja, und das oder, heißt, ist das Problem, dass du da einen Jungen heiratest, der dir im Prinzip ein wildfremder Mensch ist? Nee, das hat nicht damit zu tun. Bei uns Jugoslawen ist das halt so und ich habe mich auch damit abgefunden. Mhm. Nur ich habe Angst, weil ich keine Jungfrau bin und ich weiß nicht, wie meine Eltern darauf reagieren werden. Mhm. Also da fällt es jetzt für mich wirklich mir schwer, mich so verstehend und verständnisvoll hineinzuversetzen, weil ich dieses ganze Prinzip ablehne, diese Zwangsverheiratung. Ich finde das einfach menschenunwürdig und menschenverachtend. So geht man nicht mit Frauen um, mit jungen Menschen. Also das ist erstmal das Erste. Dass du dann auch noch als Jungfrau da rein musst, das ist mir dann noch unverständlicher in der heutigen Zeit. Du bist eine erwachsene Frau, junge Frau von 18 Jahren. Wenn du mit einem Mann geschlafen hast, es fragt ja auch niemand danach, ob der Mann, mit dem du dich da verheiraten sollst, ob der auch schon mal mit einer Frau geschlafen hat, fragt ja auch keiner. Ja, das meine ich, ja. Eben, ja. Aber ihr Mädchen, ihr sollt... wie soll Jungfrau nennen? Also das finde ich alles schon sehr mittelalterlich. Und das ist das Problem, habe ich noch ein. Und ich glaube, ich stehe doch auf Frauen. Oh je, denn ich komme von das Mädchen nicht mehr los. Ja. Ja. Das ist das Problem, glaube ich, jetzt am meisten irgendwie. Komplizierte Geschichte. Jetzt ist aber guter Rat wirklich sehr teuer. Also diese Verlobung und die Verheiratung wird auf jeden Fall stattfinden. Da wirst du dich nicht wehren wollen oder so. Nee, ich kann nicht mehr wehren. Ich habe die Kraft nicht mehr dazu. Mhm. Nun kenne ich mich ja nur wirklich in dieser Kultur nicht aus. Mhm. Wen könnte man denn am ehesten zu Rate ziehen, dass du jetzt mit einem Mann schon geschlafen hast? Ist es die Mutter oder ist es eine Schwester? Oder? Nee, oh Gottes Willen. Also meine Schwester weiß es ja, die Ältere. Mhm. Die hat mich auch angeschrieben und so, aber die versteht mich auch irgendwie. Mhm. Aber meine Mutter, nein. Das ist ja unmöglich. Davor habe ich Angst. Mhm. Was meinst du denn, wie dein zukünftiger Mann darauf reagiert, wenn er spürt, wenn er merkt, dass du nicht mehr Jungfrau bist? Ja, er wird mich dann nicht heiraten wollen. Er wird mich dann wieder zurückgehen. Und das ist eine ganz große Schande für alle, ne? Ja, genau. Also weiß ich jetzt gar keinen Ausweg, weiß ich nicht. Also du kannst dich ja nicht wieder künstlich zur Jungfrau machen lassen. Kann man, glaube ich, auch. Kann man, glaube ich, auch. Habe ich neulich mal gesehen im Fernsehen, aber... Das ist ja nun völlig absurd. Und es kommt ja noch eine andere Ebene jetzt dazu, wenn du sagst, dass du eigentlich vielleicht auch mehr Frauen stehst. Ja. Da ist ja eigentlich diese Verheiratung schrecklich für dich. Ja, genau. Und am schlimmsten, meine Eltern fragen mich auch immer, ich weine immer den ganzen Tag, so, ich bin immer schlecht drauf. Und die fragen mich, was los ist und so, und ich kann es dir nicht sagen. Also wenn du ganz frei für dich entscheiden könntest, so wie du jetzt als junge erwachsene Frau da stehst, würdest du nicht heiraten wollen? Genau. Und du würdest vielleicht die auch noch... Die Beziehung mit meinem Freund beenden. Beenden und vielleicht noch Versuche machen mit Mädels. Genau. Ich finde es ganz schlimm alles, Jasmina, dass du jetzt in etwas hineinschitterst, wo du nur unglücklich wirst. Genau, wo alles jetzt, alle Weichen sind zum Unglück gestellt. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann dir da nicht raten. Ich könnte dir nur raten, entziehe dich dem Ganzen, aber das ist leicht gesagt von außen. Genau. Du bist in einem festen Familienverbund. Ich wollte auch keinen Rat haben oder so, ich wollte einfach nur mit jemandem darüber reden. Ja. Und es hat mir auch gut getan. Man kann ja vielleicht nur hoffen. Vielleicht ist das ja doch ein netter, sehr vernünftiger junger Mann. Ja, aber trotzdem, ich denke mal, das ist schwachsinnig. Ich kann doch nicht einen Typen heiraten, den ich gar nicht kenne. Nein, ich meine, ich wollte darauf hinaus, dass er vielleicht das nicht an die große Glocke hängt, dass du nicht mehr Jungfrau bist. Nee, das machen alle heutzutage. Das machen alle. Die sagen das sofort nach außen. Genau. So, lass uns das doch nochmal kurz durchspielen. Was bedeutet das dann? Das heißt, die Ehe wird dann nicht stattfinden, oder? Ja, genau. Und ich werde sicherlich dann mit meinen Eltern. Doch, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie meine Eltern darüber reagieren. Ja, was passiert dann? Was passiert dann? Das heißt dann, du bist nicht verheiratet danach. Genau. Und wie wirst du dann aus der Familie ausgestoßen oder wie? Ja, ich glaube schon. Es sind viele Mädchen von uns so ausgestoßen worden. Mhm. Haben auch Schläge einkassiert von den Eltern. Jetzt sage ich mal was ganz, ganz vielleicht Provokatives, aber vielleicht Richtiges. Mhm. Jasmina, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn du dann ausgestoßen wirst. Du musst zumindest dann nicht ein Leben führen, was du nicht leben möchtest. Ja, das ich weiß nicht, ob ich klarkomme ohne meine Eltern, ohne meine Familie. Naja, das ist das Traurige. Das ist ja das. Ja. Ich bin ja noch jung und ohne Familie. Du hast gerade gesagt, du möchtest keinen Rat haben, du wolltest einfach mal ein bisschen reden darüber. Nee, ich wollte nur eigentlich nur so drüber reden. Ja. Aber dir muss ja schon doch ziemlich der Angstschweiß auf der Stirn stehen, ne? Wenn du jetzt an den 25. denkst und dann an die Heirat in ein paar Monaten. Na klar. Und wenn ich mit meiner Schwester darüber rede und sie gibt mir immer den gleichen Rat. Was ich es denen sage. Doch das geht ja nicht. Was würde denn bedeuten, wenn du das denen vorher sagst? Oh, ich weiß nicht. Oh. Würde denn dadurch die Ehe erst, die Heirat gar nicht erst organisiert und gar nicht anberaumt? Nee, die würden mich dann sicherlich zum Arzt schleppen. Und dann? Und es gibt ja so eine Methode hier, man näht sich zu. Unglaublich. Ja, und Unglaublich. Du bezahlst halt Geld dafür. Mhm. Das ist privat. Mhm. Du bezahlst halt Geld dafür und lässt dich nähen. Mhm. Und dadurch, wenn der Junge ja mit dir steht, das ist ja wieder zu, das Jungfernhäutchen. Und es zerreißt ja wieder. Lass so etwas nicht mit dir machen, Jasmin. Nee, oh Gottes Willen. Das ist so entwürdigend für die Frauen, finde ich. So entwürdigend. Ja, genau. Lass es darauf ankommen und wenn du verstoßen wirst, dann... Dann habe ich halt keine andere Wahl. Dann hast du halt keine andere Wahl und musst dein eigenes Leben aufbauen. Und du wirst bestimmt auch andere noch junge Frauen kennen, denen es genauso ergangen ist und vielleicht, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen helfen könnt. Ja, das kann schon sein. Ja. Ist okay. Jasmina, von Herzen alles Liebe. Dankeschön. Und alles Gute. Danke, tschüss. Auf Wiederhören. Gabi, 48 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen, Gabi. Ja, mein Tabu ist, ich bin seit 20 Jahren verheiratet und wir haben eine 19-jährige Tochter, die noch hier im Haushalt lebt. Mhm. Vor einem Dreivierteljahr ist mein Mann ausgezogen, weil er mit dieser Ehe nicht mehr glücklich war. Mhm. Wir haben weiterhin Kontakt gehalten und im Sommer haben wir uns ausgesprochen und seitdem leben wir wieder zusammen als Herr und Sklavin. Das ist bizarr. Ja. Ihr habt eine ganz normale, spießige Ehe geführt, sage ich total mal. Total spießig. Also ich meine das jetzt nicht böse, also eine ganz, ganz normale. Ja, genau. Ganz normale wie, Ehe. Wie jeder, ich bin ziemlich konservativ erzogen worden und so haben wir auch unser Leben gelebt. Hattet auch ganz normalen Blümchensex? Absolut. Licht aus. Ich habe mich meines Körpers auch geschämt, weil ich mollig bin. Ja. Mein Mann hat mir zwar immer gesagt, er liebt nur mollige Frauen, er mag das Schlanke nicht, aber ich habe es ihm nie geglaubt, weil ich mir selber nicht gefallen habe. Bist du in all diesen Jahren, hast du den Orgasmus erlebt? Nicht immer. Nicht immer. Also das war keine... Sehr schwierig. Das war keine dolle Sexualität. Nein. Nee. So, jetzt trennt ihr euch voneinander. Ihr sprecht euch aus. Ja. Und jetzt habt ihr eine gut funktionierende Beziehung. Er ist dein Herr und du bist die Sklavin. Ja. Das ist ja völlig, völlig schräg. Ja, das ist es wohl. Aber lass mich mal fragen, wieso habt ihr euch getrennt? Was war so der Hauptgrund? Der Hauptgrund war, mein Mann kam also mit dieser Sexualität überhaupt nicht mehr klar, mit unserem Leben nicht mehr klar. Das war dem langweilig? Ja, absolut. Ja. Ihm ist seit Jahren schon im Kopf rumgespuckt, dass er so leben möchte, wie er jetzt lebt. Der hat das aber nicht während der Ehe ausprobiert irgendwo. Nein, nein. Also ihr seid beide richtig treu geblieben. Ja, ja. Mhm. Er hat auch nicht geglaubt, dass es so etwas gibt, dass man so leben kann. Mhm. Ihm oder uns war immer nur klar, eine SM-Beziehung bedeutet also in Clubs zu gehen und diese bizarren Spiele zu machen. Mhm. Und das machen wir nicht. Also, lass mich nochmal eins nach dem anderen fragen. Also, der Grund, dass ihr euch getrennt habt, war, dass es im Prinzip langweilig war in der Familie, in der Ehe und unbefriedigend. Mhm. So, dann kam das große Aussprechen irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, wenn man 20 Jahre zusammen ist, dass es sehr schwierig ist, dann so ein Tabu zu brechen und so richtig... sehr offen und intensiv über Sexualität zu sprechen. Wir haben immer offen über die Sexualität. Das habt ihr schon doch gemacht. Ja, haben wir schon gemacht. Und wie kam es denn dann, dass einer von euch ein Geständnis macht und sagt, ich würde ganz gerne mal so und so? Oder? Ja, mein Mann hat mir das gesagt am Telefon. Und er würde gerne dominant sein und quasi Befehle geben. Und ganz was genau. Und hast du gesagt, ja, ich wäre gerne in einer anderen Rolle? Ich habe es gesagt, ja, weil ich ihn sehr liebe. Und er liebt mich auch sehr. Aber du hast es nicht nur ihm zum Gefallen gesagt, sondern weil du es wirklich so empfindest auch. Ja, er hat mir dann gesagt, gut, er wohnte dann ja noch nicht bei mir wieder. Mhm. Er hatte ein Apartment. Mhm. Und er hat dann gesagt, gut, ich setze mich in mein Auto. Wenn ich jetzt komme, öffnest du mir ganz nackt die Türe. Und da habe ich gedacht, die Welt geht unter. Mhm. Die Tochter war hoffentlich nicht zu Hause? Nein, nein, nein. Unsere Tochter, die weiß da gar nichts von. Also, nein, überhaupt nicht. Also hast du nackt die Tür geöffnet? Ja. Und dann? Das war für mich ein riesiger Schritt für meine Befreiung, aber unheimlich positiv. Und wie ging dann diese erste Session mit euch beiden, wie ging die ab? Ja, total, ich war total verkrampft und ich habe auch gedacht, was kommt da auf dich zu und wie schaffst du das und wie kannst du das? Und es ging Stück für Stück. Mein Mann hat mal so eine wahnsinnige Sicherheit gegeben meinem Körper gegenüber. Was hat er denn bei diesem ersten Mal, du hast dann ihm nackt die Tür aufgemacht, was ist dann genau passiert sexuell? Er hat zu mir gesagt, ich soll mich hinknien und den Kopf senken. Mhm. Und das habe ich gemacht. Mhm. Also ganz demütig. Mhm. Mhm. Und Und was ist dann weiter passiert? Dann war es ja noch nicht zu Ende wahrscheinlich. Nein, nein. Wir haben, er hat sich im Wohnzimmer hingesetzt. Ich habe mich auf den Boden gekniet. Mhm. Und er hat mich gestreichelt und er hat sich ausgezogen und wir haben miteinander Sex gehabt im Wohnzimmer. Aber das Streicheln ist ja, glaube ich, nicht so eher an der Tagesordnung, ne? In so einer Beziehung. Eher kriegen doch die Sklaven dann eher mal einen auf den Hintern, ne? Im Allgemeinen ja, es ist aber bei uns so extrem nicht. Ja. Also ich bekomme schon mal einen Klaps auf den Po, ja. aber damit kann ich also leben. Also das habt ihr jetzt eine Weile wieder trainiert, ihr wohnt wieder zusammen, ne? Ja. Hast du jetzt gesagt. Sind total glücklich. Seid total glücklich und das Alltagsleben funktioniert auch gut? Ja, wenn wir leben das nur aus, wenn wir alleine sind. Wenn ihr alleine seid. Auch am Wochenende, wenn wir weggehen, ich darf keine Unterwäsche tragen. Ach so. Und es ist sehr aufregend. Bist du denn auch seine Sklavin im normalen Leben oder nur so im Bereich der Sexualität? Nein, auch im normalen Leben. Eben, ne? Wenn du sagst, du darfst keine Unterwäsche tragen, geht das ja auch so in den Alltag rein. Ja, genau. Dass ich ihn also auch, wenn wir alleine sind, bediene, dass ich ihm den Kaffee bringe, dass ich ihm sein Brot oder sein Brötchen mache, dass ich ihm... Das hast du vorher nicht so gemacht? Nein. Wir waren gleichwertige Partner. Ja. Und dir macht das Spaß, wenn du quasi auch in dieser demütigenderen Rolle bist? Ja, er hat mir dadurch er hat mir gezeigt, dass ich ein ganz freies Leben kann, obwohl ich immer gedacht habe, ich schaffe das nie. Mhm. Das ist ja schon verrückt, ne? Ja, absolut. Da wird man freiwillig gedemütigt und man blüht auf, ne? Ja, das total. Ist ja eigentlich schon verrückt. Ja. Beschreiben wir doch bitte noch netterweise so ein bisschen, wie das dann in diesen intimen Situationen abgeht. Du sagst, du kriegst auch schon mal einen Klaps auf den Po. Ja. Hat er denn auch so Accessoires, also eine Peitsche oder Lederklamotten an oder sowas? Das auch nicht. Nein, auch nicht. Er hat zwar Handschellen, die er mir also auch schon mal anlegt will. Mhm. Also ihr habt ja so eure Mitte gefunden, sage ich mal, also vielleicht so eine softe Version von SM-Sex. Ja, absolut. Mhm. Aber es kommt dann auch immer wieder zum Geschlechtsverkehr zwischen uns beiden. Weil das ist ja oft so bei diesen Beziehungen zwischen Herren und Sklaven, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Doch, ne? Total. Bei euch ist das so. Ja, ja, absolut. Ist das dann so am Ende, dass du erst eine Weile so demütigende Dinge getan hast und dann kommt es zum Sex? Das ist variabel. Mhm. Da ist kein Schema drin. Mhm. Das ist also ganz spontan. Mhm. Und das genieße ich mit meinen 48 Jahren. Naja, nun gut. Das ist ja auch noch kein Alter. Es gibt sicher auch noch immer so diese Szenen, dass du auch vor ihm kniest oder ihn in die Füße küsst oder sowas. Ja, die Füße habe ich ihm noch nicht küssen müssen. Aber ich. Würdest du machen, wenn er sagt, mach es. Ja, das mache ich. Ja. Was war denn bisher so das von außen betrachtet Demütigendste, was du tun musstest? Von außen betrachtet, sage ich mal. Ja, er hat es also ausprobiert und ich musste mich also auf allen Vieren durchs Wohnzimmer bewegen. Mhm. Und wie eine Katze miauen. Ach ja. Er hat also ausprobiert, ob er das also mit mir kann. Ja. Ich habe es gemacht, aber ich habe auch sehr geweint. Ja. Und das ist dann also auch nicht mehr vorgekommen. Achso, das war dir dann doch zu viel. Ja. Aber ihr sucht schon so eure Grenzen. Ganz genau. Aber habe ich das auch richtig verstanden, dass ihr immer noch so ein bisschen am Experimentieren seid? Ja, wir spielen da noch mit, ja. Das ist ja toll, ne? Das ist ja wie ein neuer, ganz neuer Anfang. Ganz, ein total neuer Anfang. Wir lieben uns wie vor 20 Jahren, wie wir uns kennengelernt haben. Und es ist herrlich. Und also es ist schon verrückt, wenn man sich vorstellt, dass so eine Veranlagung so viele Jahre in einem schlummert. Ja, ne? Es ist traurig. Ja, das ist er sagt heute auch, es ärgert ihn maßlos, dass so viele Jahre verstrichen sind. Gabi, das ist ärgerlich. Andererseits ist es doch eine ganz tolle Sache, dass ihr das durch Zufall entdeckt habt und eure Ehe quasi dadurch habt wieder retten können. Eben, Das wird mit Sicherheit nicht oft passieren, sowas. Glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch Und nicht. Du hast jetzt eine Sexualität für dich entdeckt und erlebst eine Sexualität, die du vorher so gar nicht kanntest. Nein, eine Erfüllung. Eine total befreiende Sexualität. Ja. Ja. Toll. Ja, er gibt mir unheimlich viel Sicherheit. Ich bin ganz begeistert. Finde ich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ja, darum habe ich auch angerufen. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, von einem positiven Tabubruch. Ne? Genau. Man tut etwas, was man vorher sich nicht getraut hat. Und jetzt, aber es ist ja heute noch ein Tabu. Es ist immer noch ein Tabu, es natürlich. Es ist ein Tabu. Ja, was meinst also du? Es weiß niemand davon. Ne? Also wir leben mit unserer Tochter ganz normal. Mhm. Aber so wie sie das Haus verlässt, sind wir für uns. Mhm. Würdest du dir vorstellen können, dass irgendwann deine Tochter, die ist ja auch schon eine erwachsene junge Frau, das mal zu erzählen? Ja. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Habe ich also auch kein Problem mit. Ja. Sie weiß auch so ein bisschen, ein wenig. Wie habt ihr denn der Tochter überhaupt das verkauft, dass ihr nun wieder zusammen seid? Sie hat ja die Trennung und alles mitbekommen. Ja. Und es war schlimm, die Trennung. Mhm. Wir haben dann also auch gesagt, dass wir eine Richtung der Sexualität jetzt so leben. Mhm. Und sie kann es also noch nicht so verstehen. Ach, sie ahnt vielleicht ein bisschen was. Sie ahnt, aber sie ist eine sehr emanzipierte junge Frau und kann nicht verstehen, dass ich meinem Mann jetzt ein Brot mache oder ihm den Teller spülle und sagt, Mama, du hast einen Knall. Umso wichtiger, glaube ich, Gabi, ist es ja, ihr das vielleicht sogar zu erklären, damit sie die Hintergründe... Das mache ich ja auch, ja. Ich mache es aus Liebe. Und mir macht es überhaupt nichts aus. Es ist für mich keine Stufe, die ich hinabsteige. Deswegen, ich mache es wirklich gerne. Aber vielleicht wäre es wirklich gut, es ihr ganz zu erklären. Dann kann sie es nämlich noch viel besser verstehen, was dahinter steckt. Ne? Ja, sie hat Angst, dass diese SM-Schiene halt eben da ist. Das hat sie also noch nicht so begriffen. Ich probiere es immer in Gesprächen, dass hier also keine... mit Galgen oder was weiß ich. Ja, das müsst ihr erklären können. Wenn es eine emanzipierte junge Frau ist, wird sie das kapieren. Also, ich beglückwünsche euch wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dazu dir. Und herzliche Grüße auch an deinen Mann. Mach ich. Tschüss, Gabi. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ich gucke gerade auf die Uhr, sehe mit Entsetzen, dass wir schon 1.40 Uhr haben und wir haben noch keine kleine Pause gemacht. Das machen wir jetzt. Wir haben gleich 1.41 Uhr, hier ist der Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian heute Nacht mit dem Thema Ich habe ein Tabu gebrochen. Wer von euch hat ein Tabu gebrochen und wie ergeht es euch oder ging es euch damit? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Bitte schreibt eure Telefonnummer auch auf das Fax, damit wir euch dann vielleicht zurückrufen können, wenn da was Interessantes draufsteht. Steffi, 23 Jahre, guten Morgen. Hallo Steffi. Ja? Ja. Hier ist Steffi. Ja, hallo. Ich verstehe dich ganz schlecht. Das ist immer so am Anfang, wenn die Verbindung aufgebaut wird. Ach und dann so. Aha, okay. Komme ich gewaltig. Aha, super. Ja. Mein Thema ist, ich habe seit längerem Sex mit meinem Cousin. Mit dem Cousin? Ja. Ersten Grades? Wie meinst du das? Ja, es gibt ja so verschiedene Grade, Verwandtschaftsgrade. Also, bei meiner Mutter ist das über Verwandtschaft so. Nee, das müsste jetzt ersten Grades, das müsste also der, da müsste dein Mutter, das müsste der Sohn vom ja, Bruder genau. deiner Mutter ja, genau. sein. Also so. Richtig. So. Mhm. Ja. Seit wie lange, habe ich gerade nicht verstanden, seit? Naja, seit 4 Jahren geht das ungefähr. 4 Jahren. Ja. Bist du denn in einer Beziehung? Nee, ich bin in keiner Beziehung. Ist er in einer Beziehung? Nee, auch nicht. Auch also nicht. Er hat noch keine Freundin gehabt und nun ist das ich ja auch noch nicht, noch keine feste. Also ein richtig großer Tabubruch ist, wenn Bruder und Schwester was miteinander haben. Das ist ein ganz großer Tabubruch. Das glaube ich schon, aber es ist für mich auch schon großer Bruder, also ein großer Tabubruch, weil ja. ich ja auch... Also gesetzlich, juristisch ist es, passiert euch nichts. Es ist nur eine gesellschaftlich, meine Gesellschaft rümpft man so ein bisschen die Nase, aber so ganz schlimm ist das ja nicht, finde ich. Ja, aber ich finde es halt schon schlimm, weil ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Großeltern? Ja, bei meinen Großeltern bin ich aufgewachsen worden, weil meine Mutter ist bei Zeiten gestorben, wirklich verunglückt. Und da bin ich halt zu ihr gekommen und da haben die halt drüben gewohnt, also so ein bisschen am Grundstück halt so, und also die Verwandtschaft drüben. Und da ist er halt auch mal viel bei der Oma drüben gewesen und also ist quasi wie dein Bruder. Ist wie dein Bruder gewesen, also ja, ihr seid zusammen aufgewachsen, ja. Ja, genau, richtig. Ja. Und da, wenn das halt jemand wüsste, so wie ich Oma und Opa oder so, also das wäre schon ganz schön schlimm. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ist das eine ganz, ganz geheime Beziehung zwischen dir und dem Vater? Ganz geheim, das weiß sonst niemand. Ich glaube, eine ganz beste Freundin von mir weiß das, aber sonst weiß das wirklich niemand. Ist aber eine reine Sexbeziehung, keine Liebesbeziehung? Ja, reine Sexbeziehung, stimmt. Wie oft habt ihr Sex miteinander? Früher, also jetzt wohne ich ja, bin ich ja ausgezogen, habe ich eine eigene Wohnung, da ist es was anderes, also da ist man ganz so oft, da kommt er mich so ab und zu mal besuchen und so. Aber seit einem Jahr ungefähr bin ich ausgezogen und vorher war es halt öfters gewesen. Da haben wir uns immer oben bei meinem Zimmer halt mal eingeschlossen gehabt und dann haben wir so ein bisschen unseren Spaß halt gemacht und dann sind wir halt wieder. Aber wenn es seit 4 Jahren läuft, ich gehe mal davon aus, dass du in den letzten 4 Jahren doch auch mal eine Beziehung hattest, oder nicht? Nee, ich hatte noch keinen richtigen festen Partner. Ach so. Ja, ja, ich hatte noch keinen richtigen festen Partner. Also wie ich war bloß immer kennengelernt und so, aber also noch keiner halt sehr wählerisch. Keiner richtig verliebt, noch nicht mit einem Mann richtig zusammen gewesen. Nee, da hätte ich auch irgendwie gesagt mit ihm, so pass mal auf hier, Schatzi, das geht nicht mehr und da. Ja, aber da gibt es keinen Zusammenhang, dass du diesen Sex mit dem Vetter, mit dem Cousin hast und dass du noch keinen festen Partner hattest. Das ist, gibt's keinen Sinn. Ich denke mir immer, dass er so aussehen muss, mein zukünftiger, so wie er. Er ist halt sehr groß. Er ist 1,95 groß und ist halt, und da also sag ich halt immer, ich will einen Typ haben, der halt so über 1,80 groß ist. Oder bist du letztendlich ganz tief heimlich in dir doch in ihn verliebt und liebst ihn? Ja, denke ich mal schon. Doch, ich schon. Also von mir aus ist es schon ein bisschen. Das heißt, wenn wenn du so einen freien Wunsch hättest, könntest du dir vorstellen, mit ihm zusammen zu sein? Ja, das wäre, denke ich mal, schön. Ah, ich meine, das ist ja nur eine wichtige Aussage. Ne? Ja, ja, das stimmt. Wie ist es denn bei ihm? Na, von ihm, für ihn ist es bloß ein Spiel, würde ich mal sagen. Für ihn ist es bloß, weil er halt auch keine Beziehung, bis jetzt hat er noch keinen, überhaupt noch nicht von. Auch noch nichts. Wie alt ist er, auch in deinem Alter? Drei Jahre jünger ist er, 20 ist er. Ach so, 20 erst. Ja. Auch noch keine Beziehung gehabt? Nee, auch noch keine Beziehung. Ich meine, das könnte ja eventuell darauf hindeuten, dass er letztendlich auch in dich verliebt ist. Nee, das glaube ich nicht. Warum meinst du das? Nee, das spüre ich, weiß ich nicht, weil er halt bloß so am Anfang, da haben wir ja bloß so, muss man sagen, so Küssen und so und Körperkontakt und so. Mhm. Und dann fängt man halt an, so mit, könnte man ja mal ausprobieren, wie das so ist, weil ich halt auch erst mit dann, also ich habe mit ihm sozusagen meinen ersten Sex auch oft deutlich gesagt, so gehabt. Ja, damit von bin ich jetzt ausgegangen, ja. Und ja, genau. Umgekehrt wahrscheinlich dann auch, ne? Ja, denke ich mal, ne? Ja. So. Aber dennoch, könnte es doch sein, dass ihr beide so Angst habt vor diesem Tabu und vor der Familie, dass ihr... Ja, das ist ganz groß. Nee, lass mich so erklären. Dass die ganzen Gefühle, die vielleicht bei ihm auch da sind, und die Jungs zeigen die ja nicht so schnell, wie die Mädels das machen, dass das alles runtergedrückt ist und letztendlich da vielleicht doch eine große Grundlage bei ihm wäre, wenn man... Das, ich frage das nur, ich weiß es nicht. Aber du meinst nicht? Nee, ich glaub's nicht. Aber wer weiß, warum hat er denn nicht, ich meine, der ist 20 Jahre alt, der könnte ja auch schon mal eine Beziehung gehabt haben. Der kennt er, aber der ist halt auch ein bisschen sehr geizig und so, sagt immer, Mädchen, die kosten Geld und... Steffi, dass du mit deinem Vetter da was hast, finde ich überhaupt nicht schlimm. Nee? Nein, überhaupt nicht. Und ich fände es auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn ihr ein Paar wärt. Guck dir mal die großen Königshäuser der Welt an, die verheiraten ständig ihre Vettern und Cousinen miteinander. Das ist gang und gäbe. Ja, das ist wirklich nicht, finde ich nicht schlimm. Aber ich finde es halt schon, weil das ist so, wenn das irgendwie meine Oma oder so, wenn das jemand sehen würde, uns erwischen würde, oder da würde ich, glaube ich, tot umfallen. Also das wäre, nein. Da würde ich mich nicht mal das unter die Haut trauen. Also das klar, aber ich, worauf hinaus will, ist, wenn ihr beide euch wirklich lieb haben würdet, ne, dann finde ich, müsstet ihr auch den Mut haben, dieses Tabu auch nach außen hin zu zeigen und zu durchbrechen. Nee, das glaube ich nie, dass das kommt. Also das. So, dann habe ich aber eine andere Sorge. Wenn du eigentlich heimlich in den verliebt bist, könnte es aber durchaus sein, dass du blockiert bist für einen anderen Mann. Dass du letztendlich, du hast ja gerade schon gesagt, du misst alle Männer an ihm. Und dass du gar nicht offen bist, vielleicht für eine neue Partnerschaft. Und da finde ich, liegt schon ein Problem. Kann auch sein. Ja, ich habe schon viele kennengelernt, so in der Disco, und sie galt um mal viel in die Disco, und da habe ich schon viele mehr kennengelernt. Und, und das längste war vielleicht 8 Wochen oder so. Und da habe ich immer einen Pass gegeben und gesagt, hier, du bist halt nie mein Typ, und habe ich ihm immer gesagt, und das ist... Ist denn dann dein Cousin eifersüchtig, wenn du mit einem anderen Mann irgendwas da so ein bisschen am Laufen hast? Nee, das glaube ich nicht. Also, ja gut, der twittert zwar ein bisschen blöde, aha, sagt er so, und aber das glaube ich nicht, dass da, also wenn ich jetzt sagen würde, das wäre Schluss, dann würde das vielleicht auch ein bisschen komisch tun, aber. Also für mich stellt sich die Grundfrage, was empfindet wirklich so tief drin dein Cousin? Das ist, finde ich, ganz wichtig. Wenn der so empfinden würde wie du, finde ich, dass ihr zusammengehen solltet, ein Paar werden solltet. Wenn er nicht so empfindet wie du, solltest du dich da etwas zurückziehen. Weil du einfach zu blockiert bist für ein anderes Leben und für andere Liebe. Das kann vielleicht so sein. Das finde ich, ja. Nun ist das ein bisschen kompliziert, merke ich schon. Würde dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, nicht so gerne. Naja. Ich will es dir nicht aufzählen. Also wenn du nicht möchtest, dann machen wir. Nee, das können wir schon machen. Das ist kein Problem. Vielleicht hat sie, also nichts Kompliziertes, vielleicht hat sie noch irgendein anderes Argument oder eine andere Sichtweise. Und das kann sie doch sagen und ist die Sache auch gegessen. Ja? Also generell finde ich das nicht schlimm. Du legst bitte auf, und die Petra, das ist meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Ja, okay. Gut. Alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Mach weiter so. Danke, tschüss. Ciao. Wieder ein Pärchen. Claudia, 31 Jahre. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen. Hallo, Domian. Und Peter 34 ist auch bei dir in... Richtig, der sitzt hier hinter mir und lauscht. Und lauscht. Ihr habt auch kein Doppeltelefon, also ihr reden erstmal... Wir haben auch kein Doppeltelefon, aber wir haben Fernseher an und wir hören also sozusagen alles. Gut, alles klar. Ihr habt ein Tabu gebrochen. Ein Tabu ist gut. Wir brechen jeden Tag gesellschaftliche Tabus und wir brechen immer wieder persönliche, eigene, moralische, sexuelle in jeglicher Hinsicht. Ja. Und das jeden Tag? Ja, in gewisser Weise schon. Seid ihr verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Ihr seid das erste Tabu. Ja, aber ihr seid ein Paar. Wie lange schon? Wir sind jetzt seit knapp anderthalb Jahren zusammen. Noch recht frisch, ne? Ja, noch recht frisch. Wir leben zusammen, auch in Köln, leben sehr intensiv und wir leben SM. Ihr lebt SM? Und zwar richtig aktiv, mit allem, was so dazugehört. Ja, wie lebt ihr denn SM? Das ist für uns gewachsen. Das fing an mit einfachen, in Anführungsstrichelchen, einfachen Sessions. Mhm. Im Sinne von, man macht sich gegenseitig an einem Deckenhaken fest und kriegt dann mit dem Rohrstock den Hintern verdroschen. Am Deckenhaken fest? Das heißt, ich hänge oben an der Decke? Nein, du hängst nicht an der Decke, sondern da ist ein Haken, da ist eine Kette dran, da gibt es Karabiner und dann hält man sich so mehr oder weniger fast fest. Achso, aber ich bin gefesselt da oben, ne? Ja, ich kann nicht weg. Nein. Ich hänge nicht, ich kann mich abstützen auf dem Boden. Richtig, aber ich bin mit Mühe und Not, kommt drauf an, wie weit der Herr das dann zulässt, dass man sich dann abstützen darf. Sind die Rollen bei euch so wie gerade, dass du die Sklavin bist und er der Herr? Sklavin ist immer so ein bisschen dämlicher Ausdruck, aber man kann es so nennen. Also ja, eher die so langläufig. Du hast die devote Rolle. Und er ist der Herr. Richtig, ja. Dann hängst du ab und zu mal an der Decke bei euch. Ab und zu ist auch ein bisschen untertrieben. Hängst du gerade vielleicht auch an der Decke? Nein, ich hänge im Moment nicht an der Decke. Nein, das ist aber so richtig. Es gibt also auch keinen, wir switchen auch nicht. Will auch heißen, also nicht, dass ich irgendwann mal sage, so jetzt hau ich dich mal. Ich meine, das ist auch schon vorgekommen. Ja. Hat dann einen blauen Fleck gehabt, aber das war dann auch alles. Also kein Rollenwechsel? Aber wir haben keinen Rollenwechsel dabei. Habt ihr euch, ehe wir das jetzt vertiefen, habt ihr euch über diese Schiene auch kennengelernt? Wir haben uns über diese Schiene kennengelernt, ja. Ich selbst kenne das bei mir seit circa 4 Jahren. Mhm. Lebe das auch mehr oder weniger seit circa 4 Jahren. Aber vorher, also bevor ich meinen jetzigen Partner, den Peter, halt kennengelernt habe, war das im Großen und Ganzen eine Sache, die sich total eigentlich nur aufs Bett beschränkt hat. Mhm. Das war halt dann ein Schlag auf den Hintern oder sowas. Mhm. Hast du den Peter dann in einem Club oder übers Internet? Oder ja, wir haben uns übers Internet kennengelernt. Übers Internet kennengelernt. Über den Chat, ja. Genau. Du hast gerade sogar, wir brechen jeden Tag Tabus. Meinst du das jetzt bezogen auf euren Sex oder auch auf andere Sachen? Auch auf andere Sachen. Das sind Situationen, die Leute gucken schon halt mal komisch, wenn man irgendwo mitten in einer Kneipe vor einem Mann kniet. Das tust du auch. Das tue ich durchaus auch. Oder wenn man in der Kneipe auch schon mal eine Ohrfeige bekommt, dann sieht das auch ein bisschen dumm aus für die anderen. Also ja, das glaube ich. Ein bisschen seltsam. Da ist man dann schockiert und will der Frau gleich zur Hilfe eilen. Ja, ne? Wir waren mal irgendwann in einem Nicht-SM-Club. Ja. Und da hat man dann auch eine Situation, wo es einen Mann gab, der also meinem Partner dann so richtig einen vor einen erzählt hat und ihm so richtig wehtun wollte, weil der mir ja wehgetan hat. Ja, ja. Da hatten wir dann auch eine halbe Stunde Diskussion, bis wir den Mann so weit runtergekriegt haben, dass der kapiert hat, dass ich das mag. Ich glaube, das ist sehr schwer, so in der Regel den Leuten verständlich zu machen, ne? Man spricht erstaunlicherweise empfinden wir das anders. Wir kennen sehr, sehr viele SMler, wir kennen sehr viele Anfänger, sehr viele Fortgeschrittene. Also wir organisieren selber einen Stammtisch und machen sehr viel in dieser Richtung, weil wir das eben enttabuisieren wollen. Daher auch so ein Anruf, zum Beispiel in der Öffentlichkeit hier? Richtig, selbstverständlich, natürlich. Mhm. Wir leben auch vollständig geoutet und für uns ist das auch kein Problem. Wir stehen dazu. Also ob ich nur mit einem Hundehalsband tagtäglich durch die Gegend laufe, das ist für mich kein Problem. Also das tust du? Das tue ich. Ja. Das klingt immer so ein bisschen lustig für die, die damit nichts zu tun haben. Das ist jetzt nicht beleidigend gemeint. Für mich ist das eine Ehre. Also dieses Hundehalsband ist sogar noch intimer, als wenn mir jemand, weiß ich nicht... Ja. Also du hast das Hundehalsband um, jetzt im Moment auch übrigens? Nein, im Moment nicht. Ich habe eine kleine Nickelallergie und habe ein bisschen Ausschlag und muss das heute ablassen. Das Hundehalsband hast du so im normalen Leben? Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Vollzeitsklavin. Du bist Vollzeitsklavin. Das heißt, du arbeitest nicht und stehst deinem Herrn Tag und Nacht zu Diensten. Richtig. Ja. Und nimmt er dich dann auch schon mal an dem Halsband und führt dich auf allen Vieren, wie wir es gerade auch schon gehört haben, durch die Wohnung? Nein, das ist ein bisschen anders. Das geht eher in das Petplay, also will heißen in die Pony- bzw. Hundedressur. Mhm. Das haben wir nicht. Dieses Halsband, was ich trage, ist eher ein Besitzzeichen, dass ich halt eine vergebene Sklavin bin und dieses Halsband darf auch nur er anfassen. Ach so. Also da kriege ich persönlich auch ein Problem mit, wenn der mir jemand anderes dran fasst. Aha, ich verstehe. Nur hat Gabi, die vorhin angerufen hat, erzählt, dass so diese härteren Sachen, also Schläge und Schmerzverursachung so, nicht ihr Ding ist. Ist es denn dein Ding? Schmerz gefällt mir bis zu einer gewissen Grenze maßlos gut. Finde ich auch ausgesprochen erregend. Ja. Und es kommt aber durchaus immer wieder vor, dass, weil man das eben nicht so abschätzen kann, mal ein Schlag wehtut. Also, dass das dann über diese Grenze hinaus geht. Wohin wirst du denn geschlagen? Das ist unterschiedlich. Das kommt immer drauf an, womit geschlagen wird. Ja, womit? Es wird auch nicht nur geschlagen. Also, es gibt Gerten, Rohrstöcke, Peitschen, Paddel. Also, Rohrstöcke sind gut geeignet für den Po, ne? So. Ja, wunderbar. Ne? Ja. Geben auch hübsche Striemen. Wie ist es so mit Nadeln oder Wachs? Und richtig, was? Wachs in rauen Mengen. Also heißer Wachs? Überall hin. Ja, heißer Wachs. Kerzenwachs, Grablichter. Grablichter auf deinen Busen. Auch, ja, auch, klar. Ja. Überall. Mhm. Was haben wir noch? Nadeln auch. Wohin kommen die Nadeln? Hauptsächlich in die Brust. Im Schamlippen stören sie doch ein klein wenig, wenn man dann doch so ein bisschen Verkehr haben möchte. Blutet das nicht, wenn du da Nadeln ansteckst? Beim Reinstechen nicht, beim Rausziehen manchmal. Ist das nicht gefährlich, dass man sich da irgendwie Infekte holen kann? Na, man muss natürlich ein bisschen drauf achten, dass man also immer sterile Kanülen nimmt und die auch nicht mehrfach verwendet. Wie kompliziert, da würde ich mir gleich vorkommen wie im Krankenhaus. Nö, man geht einfach in eine Apotheke, kauft sich einen 100er-Pack für 20 Mark. Ach so. Und dann nimmt man eine Hautfalte und sticht die Nadel durch. Claudia, jetzt gib mir da mal bitte rasch den Peter. Ja, eine Sekunde. Den Herrn. Ja. Tschüss, ja, tschüss, Claudia. Ja, hi, jetzt hallo Peter. Jetzt rede ich mit dem Herrn. Ja, korrekt. Du hast eine 24-Stunden-Sklavin. Ja, das hast du ja schon gehört, ja. Das habe ich schon mal gehört, ja. Die Claudia, ist das auch so, dass sie dir, ich weiß nicht, auch so Alltagssachen zubereitet, dass sie den Kaffee serviert und dir die Schuhe putzt und so, dass das auch eine Rolle, ein Teil ihrer Rolle ist? Das kann durchaus so sein, das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Also es ist so, dass wir im Prinzip eigentlich relativ gleichberechtigte Partner sind im normalen Leben. Ja, aber das normale Leben findet doch eigentlich gar nicht statt, wenn sie 24 Stunden deine Sklavin ist. Ja, das ist schwer zu erklären. Es ist durchaus immer so, es ist latent immer vorhanden. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendetwas möchte, dann bin ich durchaus in der Möglichkeit, in der Lage, das durchzusetzen. Mhm. Aber es ist, also ich mag es auch ganz gerne, mir mal selber meinen Kaffee zu holen oder mal selber meinen Aschenbecher leer zu machen. Aber wie setzt sie denn so ihre Bedürfnisse durch, wenn sie Bock hat, mal irgendwas zu machen und sie will sich doch wahrscheinlich auch nicht immer unterordnen? Ja, dann kann sie natürlich durchaus sagen, dass sie es mal anders haben möchte. Das akzeptierst du also das geht, ja, das geht natürlich durchaus. Also ich meine, du wirst dir das vorstellen können, man kann natürlich nicht wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 51 Wochen im Jahr. So richtig Jahr, kann ich mir nicht vorstellen. Kann man nicht dauernd Chef sein. Wie lässt du dich denn ansprechen? Mit Peter, wie du heißt, oder mit Herr? Oder? Nein, wir duzen uns. Ich heiße Peter, das ist völlig klar. Ich fände es affig, wenn ich Herr genannt würde und Meister oder zum Beispiel, sowas jetzt, ist völlig lächerlich. Ja, zum Beispiel so eine Situation jetzt, ihr guckt Fernsehen heute Abend. Ja. Darf sie dann ganz normal auf einer Couch sitzen oder sagst du legst dich jetzt vor mich hin auf den Boden oder so? Nein, also es ist schon so, dass wenn wir zum Beispiel Fernsehen gucken, dass wir ganz normal nebeneinander im Bett liegen und ich sie auch im Arm habe. Also das ist jetzt gar nicht so, das ist jetzt gar nicht so anders, als man sich das vorstellen würde. Ja, die haben natürlich alle Horrorvorstellungen. Normaler. Ja. Es ist aber durchaus so, um dir mal ein Beispiel zu geben. Ich kann natürlich jederzeit, kann ich sagen, so und jetzt geht's aber anders. Also ich kann sofort umschalten. Raus aus dem Bett. vorne auf den Läufer und dann bleibst du liegen. Ne? Oder aber ich kann natürlich irgendwelche Bedürfnisse, die ich gerade habe, äußern und sie wird denen dann nachkommen. Also das sind natürlich große Tabubruchs, was so die allgemeine Gesellschaft anbelangt, ne? Im Verhältnis zur allgemeinen Gesellschaft. Ja, ich glaube das gar nicht, dass es so ein großer Tabubruch ist, sondern ich glaube eigentlich inzwischen, dass es so ist, dass sich das Ganze ein bisschen verschiebt. Naja. Dass es eigentlich sehr gern gesehen wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, vielleicht so in den Kreisen, in denen ihr euch aufhaltet, aber in normalen Kreisen, glaube ich, ist das doch ein großer Tabubruch. Aber so lebt ihr und so seid ihr glücklich und so soll es auch sein und so soll es auch weiter sein. Ja, so fühlen wir uns auch wohl. Ich wünsche euch alles Gute von Herzen und schöne Grüße nochmal an Claudia. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen freie Themennacht. Markus Liebetanz war in der Technik und ich möchte euch schon mal hinweisen auf unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Gestank. Gestank. Ich möchte mich mit euch über Gestank unterhalten. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mein geheimer Wunschzettel. Wir sind ja kurz vor Weihnachten. So, morgen 1 Uhr, Radio 1 live, wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.